was verboten ist. Den einen Schritt vom Weg, den man nie mehr vergisst. Einmal im Geheimen, einmal ganz im Stillen, seine tiefsten Wünsche und Träume. Dinge taugen nicht für fremde Augen.